Wien 2, Pazmanitengasse 14. Wohnung und Geschäft von Otto und Gisela Pisk. Otto Pisk wurde am 23. September 1882 in Nikolsburg in Mähren geboren. Seine Eltern waren Franz und Leopoldine Pisk. Otto Pisk diente im Ersten Weltkrieg freudig in der österreichischen Armee und erhielt eine Auszeichnung. Nach dem Krieg eröffnete er eine Kreislerei in der Pazmanitengasse 14 im 2. Bezirk und wohnte mit seiner Familie in einer Wohnung hinter dem Geschäft. Am 27. Juni 1909 heiratete er im Kaiser Franz Josef Huldigungstempel in der Pazmanitengasse, wo er auch stolzes Mitglied des Männerchors war, seine Cousine Gisela Epstein, die am 1. Februar 1882 in Dobermannsdorf, Niederösterreich, geboren worden war. Sie hatten 4 Kinder, Heidi, Alice, Grete und Edith. Heidi wurde nur 5 Jahre alt. Die 3 anderen entgingen dem Holocaust. Alice und ihr Mann Ernest Posamentier flohen nach England, wo Alice auf dem Gut von Evelyn Noble in High Wycombe als Küchenhelferin arbeitete und Ernest im Kitchener Camp in Dover interniert wurde. Von England kamen sie später nach New York. Grete und ihr Mann Maximilian Löwy flohen direkt nach New York und Edith und ihr Mann Frank Kolmin flohen nach New York über Zypern, Tanganyika und Palästina. Ottos Frau Gisela kümmerte sich nicht nur um den Haushalt, sondern half auch ihrem Mann in der Kreislerei. Die Familie hielt eng zusammen. Besonders Giselas Geschwister, die keine eigenen Kinder hatten, unterstützten die 3 überlebenden Kinder der Pisks. Als Edith, die jüngste Tochter, geboren wurde, war in der Pazmanitengasse 14 nicht mehr genug Platz für die Zwillinge Alice und Grete, und so übersiedelten sie zu Giselas Schwester Johanna Tochten und deren Mann Heinrich in die Vereinsgasse 6. In diesem Haus wohnte auch Giselas Bruder Alfred Epstein, der die Familie auch unterstützte. Er war der wohlhabendste der Familie und sehr großzügig zu den anderen. Da er erst spät geheiratet hatte, hatte er keine Kinder, und so behandelte er die Töchter der Pisks wie seine eigenen. Als er Elsa Epstein heiratete, der das Kolosseum-Kino in Linz gehörte, verbesserte sich seine finanzielle Lage bedeutend, und so richtete er den 3 Töchtern 3 Wohnungen als Hochzeitsgeschenk ein. Nach dem Anschluss emigrierten Alfred und Elsa Epstein nach Sydney, Australien, und Johanna und ihr Mann Heinrich Tochten nach Shanghai, China. Alfred starb in Sydney am 3. Februar 1941. Die anderen 3 Emigranten kehrten nach dem Krieg nach Wien zurück, nachdem sie die Schrecken des Holocaust als Flüchtlinge im Ausland überlebt hatten. Als die Nazis Wien am 13. März 1938 einnahmen, legte Otto Pisk vielleicht seine Kriegsauszeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg ins Schaufenster, damit die Nazis ihn und sein Geschäft verschonten. Doch sie schlugen ihm sofort die Scheiben ein. Otto Pisks viele nichtjüdische Kunden kauften weiter auf Kredit bei ihm ein, wie sie es gewohnt waren, nur entschieden sie sich, ihre monatliche Rechnung nicht mehr zu bezahlen, wogegen Otto nichts tun konnte. Am 12. Mai 1942 wurden Otto und Gisela Pisk ins Konzentrationslager Izbica deportiert und wurden nie mehr gesehen, umgekommen durch die Hände der Nazis. Alfred Posamentier, Enkel, New York.